schaut dem Mädchen an der Kasse beim Altern zu. Jahrelang, jeden Tag bring ich ihr Zaster, als wär sie meine Bank, als würde es mir mein Karma. Irgendwann vielleicht danken an ihre Schatztruhe diesen Schrein des Konsums. Diesen heiligen Tempel, um Weisheit zu ersuchen. Nein, ich besudel ihn lieber mit unreinen Schuhen und schreibe für die Priesterin des Konsums den Vertriebskettenblues. Sie ist die Ruhe in sich selbst. Wie damals in der Schule, als ich dich traf beim Kaffee und Kuchen, Wasser, Beste aller Klassenstufe, keine unentschuldigte Stunde, gar kein Eintrag im Klassenbuch, keine dummen Spruch gefunden, ja, gar nicht so wie ich und meine Dudes, Kommentare immer noch Ruhe in sich selbst, doch verflucht sie sich selbst, ihr Leben tut ihr nicht gut, trotz so vieler Berufe, Tusch, sie trinkt einen Schluck isotonischen Balance, Wellness, Juice, Topfit, Bio-Genuss und benutzt ein Tempo-Taschentuch gegen die chronische Schnupfen, wenn es ruhig wird, für einige Minuten an der Schatztruhe mit Fließband. Gerät sie schon in Versuchung, sich anscheinend alt an dem Kies dann zu bereichern, einmal richtig zu feiern, Tagträumerei zu dem Durchatmen, im Mantra der Aktionspreis durchsagen, eine kleine Träumerei, eine kleine Träumerei. Aktionspreise, ich leg die Waren auf das Band, die üblichen paar Sachen, scheue beim Drüberziehen zu und verschwüle meine Tasche, das übliche Gequatsche, ja, es hat alles gepasst, danke. Sie legt die Scheine in die Kasse und macht den Kasten zu, sie hat sich Extensions machen lassen, neue Fingernägel, sie wirkt so keck und bling, wie ein orientalischer Schatz, der verloren geht wie Antiquität. Mir gefällt ihre Haarfarbe, helles Babyblau, Türkis und Indigo, aufgetragen hält mir den Kassenzettel vor die Nase, hinter mir drängelt eine mimiklose, klappernde Schlange, genervte ältere Frauen, doch ich schau ihr so in die gefälligen Augen, wie sie es verdient hat. Die Ruhe in mir selbst, seit damals auf dem Spielplatz, weil sie immer noch die Ziele hat wie damals, sollte sie bald damit anfangen. Wir spielen im selben Jahrgang, es wird wieder Silvester, ein neues Jahr lang. Fühlt es sich fast so an, wie ein Knastbesuch. Sie will frei sein, doch die Zeit blättert weiter wie die Seiten eines Taschenbuchs. Im Wind, da kann sie ruhig sein, wie sie will. Ich schau dem Mädchen an der Kasse beim Altern zu. Jahrelang, jeden Tag bring ich ihr Zaster, als wär sie meine Bank, würde es mir mein Karma danken an ihre Schatztruhe, diesen Schrein des Konsums, diesen heiligen Tempel, um die Weisheit zu ersuchen. Nein, ich besudle ihn lieber mit den unreinen Schuhen für die Priesterinnen des Konsums. Sing ich jetzt eine Vertriebskettenblues. Ich schau dem Mädchen an der Kasse beim Altern zu, jahrelang. Manchmal, wenn ich dich besuche, ist es ganz schön spooky, ey. Komisch, wie wir uns so auseinandergelebt haben. Naja, so ist die Zeit vergeht, man. Ich schau dem Mädchen an der Kasse beim Altern zu, jahrelang. Jeden Tag bring ich Zaster, als wär sie meine Bank, als würde es mir mein Karma vielleicht noch irgendwann danken. An ihre Schatztruhe, diesen Schrein des Konsums, diesen heiligen Tempel, um Weisheit zu ersuchen. Sing ich für die Priesterinnen den Vertriebskettenblues. Den Vertriebskettenblues.